Deutschlandfunk Nova 100. Die meisten Menschen machen am liebsten das, was alle anderen auch tun. Morgens aufstehen, zur Arbeit gehen oder in die Uni, glotzen, shoppen und einmal im Jahr in Urlaub fahren. Auch Didi Taihutu, hat bis er 38 war so ein Leben gelebt. Auch wenn er sich dabei oft wie ein Roboter vorkam. We all grow up to be like small robots. And that's what we are taught on schools, like getting up in the morning, preparing the kids, bringing the kids to school, going to my job, stay at my job till 6 or 7 in the evening, come home, have some dinner, put the kids to bed. Didi hat früh geheiratet, Romain, seine Jugendliebe. Er hat 3 Kinder mit ihr bekommen, 3 Mädchen, Julie, Juna und Jessa. Er hat in Venlo ein IT-Business aufgebaut, so eine Art Computerschule für Excel, Word und andere Programme. Und es lief richtig gut. Aus einem Computer hat er 60 gemacht, aus einem Angestellten 16, 80, 90 Stundenwochen, Termine, Reisen, Romain und die Kinder zu Hause, weiterarbeiten und kaufen, kaufen, kaufen. So sah sein Leben aus. I was living the dream on top of the hill with all those luxury things you do. And with a lot of cars and a big house and everything. Yeah, I wanted another car and I wanted another motor and I wanted all the luxury things, trying to reach the top because that's what you're taught to do in school and everything. Und dieses Leben, das wäre vermutlich immer so weitergegangen, wenn es nicht ein sprichwörtliches Wake-up-Call in seinem Leben gegeben hätte. Im Dezember 2014, da hält sein Hamsterrad plötzlich an. Am Telefon ist sein Vater, Johnny. He told me, Didi, do you have time for me? Yeah, I always have time. And he was like, yeah, I'm sick. I just came back from the hospital. And they are telling me I just have 1 more year to live. So that was an enormous shock for me. And I immediately drove up to him and we talked and we cried, of course, and everything. And it was almost Christmas, so it was not a really good timing. But yeah, when is it? Man muss wissen, Didis Mutter ist schon mit 48 gestorben. Da war Didi 24. Und jetzt hat sein Vater Krebs mit gerade mal 61 Jahren. Sein Vater war ein unheimlich beeindruckender Mann. Fußballtrainer, Profifußballer beim WWW Venlo. Der hatte sich als Kind armer Einwanderer aus Indonesien aus kleinsten Verhältnissen nach oben gekämpft. Ein Schwarz-Weiß-Foto auf Didis Blog zeigt ihn, wie er mit so langen schwarzen Haaren und Pornoschnäuzer auf dem Fußball sitzt, im Hintergrund das Meer. Ein richtig schöner Mann. Stark sieht er aus, verschmitzt, zuversichtlich. Die Radioreporter in den 80ern, die nannten ihn immer Winnetou, weil er so rasend schnell mit wehenden Haaren über den Platz stürmte und das Ding reinmachte. Auf dem Bild ist er so Anfang 30, also 10 Jahre jünger als Didi heute. Und das nächste Foto auf dem Blog zeigt Johnny, in eine graue Decke geschlagen im Rollstuhl. Auf dem Kopf trägt er eine Mütze, weil auf seinem Kopf natürlich nach der Chemo kein Haar mehr wächst. Er lächelt immer noch und er steht da zusammen mit Didis Töchtern, die ihn so fest umarmen, als könnten sie mit ihren Armen diesen herannahenden Abschied irgendwie aufhalten. Of course, it's sort of a fear that starts at that moment because you're 39. Wow, if I get as old as my mother, I just have 9 years left. If I get as old as my father, I just have like 20 years left. And that in combination with, okay, will my kids look back at me and say, wow, it was a great dad? Or will they say, it was a dad who just was there on Sunday to cut the meat? Und weil Didi eben nicht mehr der Mann sein will, der nur am Wochenende zu Hause ist, um den Sonntagsbraten anzuschneiden, ändert er sein Leben. Und zwar radikal. Er baut im Haus seines Vaters einen kleinen Kellerraum aus und zieht mit Romain und seinen 3 Töchtern dort ein, um seinem Vater irgendwie möglichst nah zu sein. We went living in my father's basement, where we created a small room with a bed and or 2 beds, so we could spend a lot of time with my father. But during that time, I already decided I have to sell my business because this life is just crazy. And in January he died, and in March I sold my company. I needed to sell it as well because I was really suffering from a burnout because I had spent my last year arranging a lot of stuff, all those things that happen when you lose somebody and all the emotions with it. In diesen letzten Monaten mit seinem kranken Vater, da hat Didi gemerkt, dass es ihm wichtiger ist, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die er liebt, als dieses absurde Rattenrennen an die Spitze der Gesellschaft weiter mitzumachen. Und deswegen hat er seine Firma im Frühjahr 2016 einfach verkauft. Und stattdessen hat er eine Weltreise geplant mit der ganzen Familie. Er will erstmal Abstand gewinnen, durchatmen, seinen Kindern die Welt zeigen. Die wollen nach Thailand, Kambodscha, Bali, Australien. Und auf diese kleine indonesische Insel auf den Molukken, von der Didis Großeltern in den 50er Jahren aufgebrochen sind in die Niederlande. Unterwegs startet die Familie einen Blog und den nennen sie YOLO Family Travels. YOLO wie You Only Live Once. Und wahrscheinlich hätten wir den nie gelesen. Wahrscheinlich hätte die Weltöffentlichkeit sich nie für die Abenteuer, die sie da erzählen, interessiert. Für die balinesischen Tempeltänzerinnen oder für den Blutegel, der sich auf Juna festgesaugt hatte. Oder für Didis Vorfahren. Die kommen nämlich von einer kleinen Molukkeninsel namens Haruku Hulalilu. Aber all das hätte wahrscheinlich niemand gelesen, wenn ich eines Abends auf Bali mal wieder Didis Handy geklingelt hätte. And it was almost the last month of the journey, so I was on the beach and we were really enjoying a very beautiful sunset and the kids were playing and Romain and I was drinking Bacardi Cola because it's my favorite drink. Am Telefon ist ein alter Kumpel, Roel. Didi und er, die waren vor ein paar Jahren schwer in Bitcoins und anderen Kryptowährungen unterwegs. Und was Roel ihm zu erzählen hat, das wird Didis Leben noch krasser verändern als die Weltreise oder der Tod seines Vaters. And he told me, Didi, please check your coins. And I was like, no man, I'm enjoying this way too much now here on the beach. And he is, yeah, but you're getting huge. So then he was very persuading. So I thought, let's check it. And I checked them and they were like, a part of the coins went times 20, times 30. In value. Didis Bitcoins und seine Dogecoins sind plötzlich das 30-fache wert. Dogecoins ist übrigens eine wenig bekannte Kryptowährung, die als Parodie auf den Bitcoin gestartet wurde. Aber im Zuge des Bitcoin-Hypes steigt selbst die Verarsche plötzlich so stark an, dass es auf einmal total wertvoll ist. Was soll Didi also jetzt tun? Verkaufen und sich über den Gewinn freuen oder lieber behalten und auf einen Kursanstieg setzen? Für Didi ist das ein richtiger Flashback. Denn ein paar Jahre zuvor, im Jahr 2010, da stand er schon mal vor genau der gleichen Entscheidung. I started in 2010. And I started because a friend of mine walked into my office and he told me, Didi, have you heard of Bitcoin? And I said, no, never heard of it. At that point in my life, I was just a businessman, wanted to make a lot of money. So he told me all the techniques about it and he was very passionate about it and what it would do to the world. And I was like, okay, this is something we can make some money off. Also investiert Didi rund 40.000 Euro in Bit- und Dogecoins. Eine schlaue Entscheidung. Denn der Bitcoin-Kurs steigt in 2 Jahren so stark an, dass sich Didis Investment mehr als verdoppelt. Doch dann plötzlich fällt der Kurs immer weiter in den Keller. Als ein Bitcoin nur noch $200 wert ist, zieht Didi die Notbremse und verkauft fast alles. Er bekommt seine 40.000 Euro wieder raus und macht sogar noch einen kleinen Gewinn. Gerade noch mal gut gegangen, denkt er damals. We got back our investment, we got a little cash out of it. So that was a good decision at that moment. If we had known that it would be about $10,000 now, it's the worst decision we ever made. Die schlimmste Entscheidung, weil 4 Jahre später der Bitcoin-Kurs nach oben explodieren wird. Ein Bitcoin ist heute über $13,000 wert. Hätte Didi damals nicht fast alles verkauft, er wäre heute Multimillionär. Aber zum Glück hat Didi nicht alles verkauft. Ein paar Coins hat er damals behalten. Und das bringt uns zurück zum Anruf von Didis Kumpel Roel. Denn durch ihn erfährt er, dass die wenigen Coins, die er noch hat, plötzlich so viel wert sind, dass er mit dem Gewinn theoretisch die komplette 9-monatige Weltreise bezahlen könnte. Der Geschäftsmann in Didi will die Krypto-Coins am liebsten natürlich sofort verkaufen. Aber es gibt noch eine andere Stimme in ihm. Und diese Stimme, die bekommt ein paar Tage später neue Argumente an die Hand. It came to a point that we were on an island in Nusa Lembongan. It's a small island near Bali. And I went to the beach and to have a drink again. Now it sounds like I'm drinking all the time, but that's not. But there was a guy on the beach and I just sat next to him and I told him a little bit about myself and he was sharing his story and then we connected about Bitcoin and then he told me, man, I have been working for the last 10 years of my life on a exchange, a huge Forex exchange in South Africa. But I quit my job. Der Fremde am Strand erzählt Didi, dass er 10 Jahre als Manager an der südafrikanischen Devisenbörse gearbeitet hat und dass er seinen Job gekündigt hat, weil er zu der Erkenntnis gelangt ist, dass der Dollar, der Euro und all die Währungen, die wir heute kennen, dass sie am Ende sind. He thought that fiat currency, dollar, euro, would disappear and everything would be cryptocurrency in the future. So cryptocurrency would be the new money. So if a very experienced guy and he decides to do it, that made me think, wow, maybe it's really going to happen. Maybe money will disappear in time and cryptocurrency will be the new step in the evolution of money. An diesem Abend auf Nusa Lembongan, da spricht dieser unbekannte Ex-Börsenexperte genau das aus, was auch Didi glaubt. Oder zumindest ein Teil von Didi. Nicht Didi, der Geschäftsmann, aber Didi, der Visionär eines neuen, selbstbestimmten Lebens. Denn Didi hat genauso wie dieser südafrikanische Währungsexperte das Gefühl, dass Kryptowährungen die Zukunft sein können. Eine neue Weltwährung, die Banken und herkömmliche Währungen, die von Staaten ausgegeben werden, überflüssig machen. Und wenn das so ist, denkt Didi, dann wäre es nicht nur logisch, ein paar Bit- und Dogecoins zu behalten, sondern es wäre auch logisch und vernünftig, den sechsstelligen Betrag, den er beim Verkauf seiner Firma erlöst hat, den auch noch komplett in Bitcoin zu stecken. Zumal die bekannteste Kryptowährung der Welt ja auch gerade einen total rasanten Höhenflug hinlegt. And Roman, when he shared that with you, this idea, what was your reaction? What was my reaction? Yeah, I thought it was okay. I didn't just try it and we'll see what will happen. You didn't have something like, I don't really understand it. What is it? And is it really possible? And you just said like, oh, yeah, let's try it. Yeah, I think because I didn't understand it, it was easier for me to say, let's try it. I think. Well, you have to understand, I'm a really lucky guy to have a woman as easy as Romain, because I think most women would have reacted, Didi, you're losing your mind. We are not going to give everything up for something what we don't even know if it's real. Für die meisten wäre, glaube ich, spätestens an der Stelle Schluss gewesen, wo der Partner vorschlägt, nicht nur den Gewinn aus dem verkauften Business in Bitcoin zu investieren, sondern dass es auch nur folgerichtig wäre, bei der Rückkehr nach Hause auch noch das Haus der Familie, die Autos, die Motorräder, einfach all den materiellen Kram, den eine durchschnittliche Mittelschichtsfamilie so besitzt, alles zu verkaufen und alles komplett auf Kryptowährung zu setzen. Aber Romain ist nicht so ein Typ Mensch. House was the first big thing. The house. Before we already sell my Audi Cabrio, the Jeep Cherokee, my motorcycle, Yamaha Dragstar. The bicycles from the kids. Yeah. Our clothes, shoes. How many shoes did you have, Romain? I had a lot. And it was about 60 pairs. And then... Yeah, I reduced them to 10 pairs. And how did that feel? Freedom. Yeah, relief. Relief. Yeah. When we walked into our house, we were getting like nauseous of the stuff we were having. We were like telling each other, man, I hate it here. I don't want to be in the house. We wanted to run out screaming and just get rid of all the stuff. Because if you open a drawer and you see all the stuff what's in it, which we didn't use for years, it's confronting like... Why do I have all this stuff and half of the world doesn't have anything? Und deswegen fällt Romain und Didi der Abschied von all diesen materiellen Dingen auch nicht besonders schwer. Sie fangen im August 2017 an, kurz nachdem sie von ihrer langen Reise zurückgekommen sind. Sie empfinden diesen Schritt als eine richtige Erleichterung, vor allen Dingen Romain. Sie war vor ein paar Jahren, als Didi noch die Firma besaß, ziemlich lange krank. Sie hatte so eine rätselhafte Schilddrüsenfehlfunktion. Und die, da ist sie sich sicher, die hatte eben auch mit ihrem stressigen Leben zu tun. Mit den drei Kindern, mit dem Haus. Dann hatte sie obendrein noch einen Job in Didis Firma. Und ihr wurde das einfach alles zu viel. It was a busy life and you just live it because you do not know better. You need to work, you need to pay your taxes. So you do your job, you need to raise your kids, so that comes as well. And then the house needs to be cleaned, there needs to be cooking. So yeah, it was a busy life for us. Ihr altes Leben kommt Romain und Didi heute richtig weit weg vor und auch irgendwie absurd. Heute lagert alles, was sie noch besitzen, in zwei angemieteten Garagen. Gartenmöbel, Gardinen, Haushaltsgeräte und so weiter und so weiter. All das wartet da, in Kisten verpackt, auf jemanden, der es ihnen abkauft. In ihr neues Zuhause, eine 50 Quadratmeter große Blockhütte auf einem Campingplatz in der Nähe von Venlo, haben sie nur die Sachen mitgenommen, die sie wirklich brauchen. Die Familienkatze, die Fotoalben, ein paar Kleidungsstücke, Bücher, die alte Gitarre, die Didis Eltern ihm als Teenager geschenkt haben, Romains Buddha-Statue, den Laptop und für jedes Kind eine Kiste mit den liebsten Spielsachen. Ja, und da leben sie jetzt. In zwei kleinen Zimmern und vom Erlös der Sachen, die sie nach und nach übers Internet verkaufen. Alles, was sie haben, ein paar hunderttausend Euro, haben sie auf Bitcoin und andere Kryptowährungen gesetzt. Zij verkochten alles wat ze hadden voor bitcoins. En ze hopen hiermee in 2020 miljonair te zijn. This family is living on a campsite in the Netherlands because they're big believers in bitcoin. Here's what's going on. Diddy, his wife, three kids and their cat sold literally everything they owned. The last 2 months I've been doing, I think, interviews on a daily basis, writing blogs. People are shooting documentaries about us over here, news items. And we're still not realizing exactly why all the attention is there, because we think we are doing something different than other people. But if people see it as this different, as this huge, then we are getting crazy, or all the people are getting crazy. And they see this as a huge difference, because everybody can do it. Kamerateams filmen die Blockhütte auf dem Campingplatz und die verbliebenen Habseligkeiten der Familie in den Garagen. Andere lassen sich von Juna, Jessa und Jolie ihr Doppelstockbett zeigen, in das noch so ein drittes Bett integriert ist, das man an einer Schlaufe unter dem unteren Bett hervorziehen kann. Und dann kommen so Fragen wie, echt? Hier schlaft ihr zu dritt? Oder findet ihr es nicht schwer, euch von all den Spielsachen zu trennen? Und die Mädchen sagen dann so, ja klar, ein bisschen. Sie sagen aber auch, wir freuen uns, dass wir unseren Vater jetzt öfter sehen. Die Journalisten fragen Didi und Romain die gleichen Fragen, die auch ihre besorgten Geschwister und Romains Eltern gefragt haben. Ob das nicht alles ein bisschen riskant ist, was Didi macht, wenn der Bitcoin-Kurs plötzlich einbricht und die Familie alles, was sie hat, verliert. Und Didi antwortet, was er immer antwortet. First, we don't lose everything, we just lose money. We will still be a very happy family and all be very healthy. But money-wise, to earn or to live, we just get a job again, like we did when we graduated from school. You just go search for a job and work and build up a life again. Außerdem fragt Didi zurück, was ist heute schon noch sicher? Und dann guckt er sich den aktuellen Bitcoin-Kurs an. Und wenn er sich den anguckt, dann sagt er, ich hatte den richtigen Riecher. Denn er konnte den Einsatz der Familie innerhalb eines halben Jahres fast verdreifachen. Das heißt, die Tahutus sind längst Millionäre oder sind kurz davor, es zu werden. Was Didi natürlich freut. Aber so verrückt es ist, eigentlich ist das für ihn nur noch die Nebensache. Geld ist für ihn eigentlich mittlerweile nur noch so eine Art Get-out-of-jail-free-Card. So eine Art Gewehr, dass er und seine Familie nie mehr in die alte Tretmühle zurück müssen. I think the most important part, I think, is that we realize ourselves now that you can be very happy without having a lot of materialistic or luxury stuff. But way more important is the fact that we are teaching our children this and just don't want them to grow up like a robot, but like a very beautiful individual with a lot of talents and passion. And if more and more people will do this, then I think the world will change and it will be really a better place. Und wenn Jolie, Juna und Jessa eines Tages vielleicht mit ihren eigenen Kindern an ihren Vater zurückdenken, dann denken sie sicher nicht mehr an Didi, der früher sonntags immer so schön den Braten angeschnitten hat. Sondern sie denken an Didi, ihren coolen Dad, der seine Vision von einem besseren Leben durchgezogen hat und der ihnen beigebracht hat, auch dann auf die eigene Stimme zu hören, wenn alle anderen einen für verrückt erklären. Deutschlandfunk Nova 100.